Labor für Entrepreneurship, zu Gast ein ganz junges Unternehmen, PaperZ. Jetzt ausnahmsweise lasse ich nicht Sie es erklären, sondern ich versuche es mal in meinen eigenen Worten, weil es immer so schwer ist. Also ich habe so verstanden, wissenschaftliches Arbeiten, Bücher lesen, online am besten. Und der Vorteil ist, es kostet nichts. Allerdings, wenn man was kopieren will, deswegen das Sie in dem Unternehmensnamen, dann muss man was für bezahlen. Und der Vorteil beim wissenschaftlichen Arbeiten hat mir eingeleuchtet, ich kopiere was, nicht teurer als sonst, wenn ich die Seite auf den Kopierer lege, nämlich 5 Cent. Und jetzt kommt der große Vorteil, ich habe es damit in meinem Rechner, ich finde es wieder, ich kann es suchen und ich habe die Möglichkeit, gleich das Ganze, den Zitierapparat mitzubekommen. Der läuft automatisch mit beim Kopieren. Also ich habe dann, wenn ich eine Diplomarbeit schreibe, die Dissertation, gleich meine richtigen Zitate werden sonst, da fehlt irgendwie der Verlag oder es fehlt das Jahr oder man weiß nicht mehr welche Seite oder hat nur die Hälfte aufgeschrieben. Es ist immer ein Riesentheater, wenn man so eine Arbeit fertig hat, diesen Zitierapparat dann richtig hinzukriegen. Der ist ja nicht unwichtig. So, habe ich es richtig wiedergegeben? Voll und ganz. Voll und ganz. Also wir sind ja mit der Idee rangegangen, darum erstmal zum Firmennamen, nennen uns PaperZ, Paper Copy. Daher die Idee, wir sind eine Plattform für Fachbücher, Fachdokumente und es ist ja oft so, Bücher sind vergriffen, man geht in eine Bibliothek, ein Student geht so ran, meistens sind die Bücher vergriffen, wenn man dann ein Buch gefunden hat, zieht man es durch einen Kopierer, der Verlag kriegt recht wenig, von diesen 5 Cent nennen wir es mal, ist immer unterschiedlich, von 5 bis 10 Cent, in universitären Umfeld sind es meistens 5 Cent und das nennt sich VG Word, abhängig vom Content, der jährlich rauskommt, wird unaufgeschlüsselt, das nennt man VG Word, zurück an die Verlage was erstattet, das sind meistens Peanuts unter 1 Cent und bei uns verdient der Verlag an den Seitenpreis viel mehr daran. Und das war die Herangehensweise von PaperZ, personalisiert wirklich seine PDFs zu bearbeiten und dann vielleicht Print on Demand nach Hause zu bestellen. Kriege ich als Autor auch was? Das entscheidet dann der Verlag. Ah, okay. Okay. Das entscheidet der Verlag. Der Vorteil scheint mir zu sein, dass dieser Zitierapparat mitgeliefert wird und dass man natürlich, wenn man wissenschaftlich arbeitet, auf so eine Datenbank viel schneller Zugriff hat von zu Hause, als dass ich in die Bibliothek gehe, da brauche ich einen Ausweis, dann ist es weg oder einer hat es verstellt, damit er es nur findet und ich nicht und diese ganzen Sachen. Das ist ja eine enorme Einsparung. Man kann eigentlich sagen, ab PaperZ, also vor PaperZ gibt es Bibliotheken. Und da sucht man herum, die sind furchtbar teuer und nach PaperZ gibt es nichts mehr, nur noch online und schnell und wissenschaftlich korrekt. Man kann auch merken, ob einer geklaut hat bei einer Dissertation, wenn er abschreibt, das kann man natürlich relativ schnell rausfinden. Bei PaperZ, wenn man das dann einbaut, genau. Neben, der so ein Nebeneffekt. Spricht ja alles dafür, dass das ein großer Durchbruch wird. Was ist denn der Stand? Sie haben ja schon ein bisschen so eine Art von Version, wo Sie mit Studenten aus St. Gallen und Berlin das so ausprobieren. Genau, da gebe ich mal an Felix ab. Also der Stand ist halt der, es ist natürlich schwierig, die Verlage davon zu überzeugen, weil die Verlage generell bei der ganzen Digitalisierung sehr skeptisch sind. Und das hat sich aber auch in den letzten Jahren verbessert. Das heißt, wir sind halt mit der Story angegangen, es war vorhin auch schon so ein Thema, wir brauchen mal so ein bisschen eine Analogie. Und da haben wir gesagt, was hassen denn die Verlage am meisten? Und die Verlage hassen es natürlich, wenn ihre Bücher kopiert werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir sind so eine Art virtueller Copyshop, aber bei uns kriegt ihr halt viel mehr, ne, pro Seite. Und das war eigentlich so ein bisschen der Fuß in die Tür, um zu sagen, mit dem Modell, wir sind besser als die Kopiermaschine, wir ersetzen nicht das Buch, davor haben die Verlage natürlich die meiste Angst, sondern wir ersetzen die Kopiermaschine. Und dadurch haben wir viele Verlage bekommen. Springer Science and Business Media, also der wissenschaftliche Springer Verlag, ist halt ein Partner jetzt von PaperZ geworden und auch viele andere Verlage. Wir sind da schon recht sehr weit jetzt. Ja. Also Sie versuchen jetzt möglichst viele Bücher einzufangen. Das ist ja ein schwieriges Unterfangen. Ich glaube, 2 Millionen Bücher gibt es so in den letzten Jahren. Richtig. Und wenn Sie jetzt so einzeln verhandeln mit den Verlagen und den Autoren, ist ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Aber wir hatten wirklich den Ehrgeiz, daran zu gehen, in Mehrwert den Studenten vor allem zu bringen, aus der Not eine Tugend gemacht war unser Slogan, wo ich die Diplomarbeit geschrieben habe, zu meiner Zeit war ich im Ausland, über Siemens in Dänemark und ich habe selber auch gespürt. Felix hat mir davon erzählt und sofort war ich mit dem Boot. Und das ist wirklich, wir kommen von der benutzerfreundlichen Ebene. Studenten fühlen selber, ist es selber illegal in die Hand nehmen, nehmen es wir von der Nutzerperspektive in die Hand. Und wenn wirklich jeder Verlag sein eigenes Süppchen irgendwo kocht, seine eigene Plattform hat. Weil viele sagen ja mit der Verkaufsargumentation, ich gehe bei Google rein, suche, wer dann verwiesen auf Springer, muss mir dann einen Account anlegen für meine Bücher, zieh es mir runter, habe nur ein PDF-Dokument. Wie weit geht die Weiterentwicklung wirklich des PDFs? Ist es benutzerfreundlich? Und wir sind eine offene Plattform, die diesen Mehrwert bietet für Studenten, für Professionals. Jetzt denkt man mal die Idee weiter, für Coaches, E-Learning-Portale. Alles sowas spielt da auch eine große Rolle, um sich weiterzubilden im universitären Umfeld, aber auch in der Unternehmenswelt. Sie reden viel von Studenten, warum nicht von den Wissenschaftlern, Assistenten, Professoren, auch Forschungsinstitut? Da hat es doch einen großen Vorteil. Die müssen doch. Ich habe ja auch einen Vorteil, wenn ich nicht in die Bibliothek laufe und hoffentlich die Bücher finde, die einschlägig sind, sondern in der Datenbank, wo ich dann mit einem Suchprogramm relativ schnell finde, was für mich einschlägig ist. Das also beschleunigt Forschung. Ich kann mich auf das kaprizieren, was Forschung ist, und nicht da kopieren und hinter Büchern herlaufen. Und es macht es auch viel einfacher und preiswerter. Nun sind die Verlage dagegen, weil wenn das erstmal alles in Datenbanken ist, haben die Verlage eigentlich keine Funktion mehr, muss man so sagen. Sie sagen das höflicher, oder? Genau, das wird sich zeigen mit der Zeit. Ne? Das ist eben, ja. Die Verlage haben eben eine große Bedeutung, auch die Autoren, aber die Qualitätssicherung wird über die Verlage laufen. Inwieweit die Geschichte weiter so gehen wird, dass jeder irgendwo selber zum Autor werden wird, das wird die Zeit, der Gang der Zeit zeigen. Ne? Das ist eben die Geschichte. Aber eben die Wichtigkeit war natürlich, wenn ich jetzt Jano oder andere Portale betrachte, ich will ja ein Buch von vorne bis hinten einlesen, also keine Hemmschwelle haben, um überzeugt davon zu sein, ob ich es mir als Printmedium in mein Regal, wie es hier links von Ihnen steht, als Standardwerk wirklich kaufe, bei PaperSea oder jetzt bei Amazon oder anderen Portalen, oder ob ich wirklich sage, okay, ich überzeuge mich von den einzelnen Seiten, sei es Projektarbeiten oder Doktorarbeiten, Dissertation, dann brauche ich wirklich nur die eine Seite, die mich da interessiert, an der ich arbeite, die ich als PDF personalisiert runterziehe offline, dann vielleicht auf mein Endgerät wieder in mich kehre und als Print-on-Demand-Lösung dann wieder bestelle. Kann ich denn das ganze Buch oder den ganzen wissenschaftlichen Aufsatz lesen? Ja. Von vorne bis hinten. Ja. Und darum ist die ist eine psychologische Herangehensweise, die wir uns gedacht haben, warum soll sich jemand illegal strafbar machen? Man verweist eher auf PaperSea, als wenn man sich was runterzieht oder einen Screenshot zieht. Und wenn man was kopiert, dann muss man bezahlen, aber auch nur für das Kopierte. Dann werden eben diese 5 Cent abgebucht und da haben wir auch eine schöne Formel gefunden, abhängig des Guthabens. Wenn man 2 Euro auflädt, ist das Guthaben der Seitenpreis natürlich ein anderer, als wenn man dann wirklich 5 Euro auflädt, dann geht das Stück für Stück runter und das ist eine schöne Gegebenheit. Da können Sie eine Bank aufmachen. Das ist jetzt ein neues Thema, wenn die Anden weg sind. Also haben Sie viele Einnahmen, Sie wird da langsam abgebaut. Ja, das ist eine gute Strategie. Kurzproblem. Ja, wir haben uns schon Überlegungen gemacht und haben da die richtigen Leute, mit denen wir auch diskutieren und debattieren. Hohe Vorauszahlungen und dann eine Bank nebenbei. Genau. Ein zweites Geschäftsmodell. Genau. Was mir eingeleuchtet hat, als ich mich ein bisschen mehr mit beschäftigt habe, es gibt ja Bestrebungen, so im wissenschaftlichen Bereich, Deutsche Forschungsgemeinschaft hinterher, die ganzen wissenschaftlichen Texte, also was so als Forschung gilt, nicht jetzt als Lehrbücher, in Datenbanken zu stellen und nicht mehr mit Papier in irgendein Regal zu stellen, weil dann die Wissenschaftler direkt Zugang haben. So, das macht auch ein bisschen Schule. Die Herausgeber von wissenschaftlichen Zeitschriften haben weiter die Funktion, auszuwählen, ist das Forschung, ist das Qualität, gehört das in das Journal oder nicht. Aber dann nicht mehr zu drucken. Und da ist immer die Gefahr, dass dann einer, dass der auch an der Doktorarbeit schreibt, das rausnimmt und irgendwo falsch ins Regal stellt. Das ist so eine leider Gottes nicht ganz seltene Praxis. Dann hat man so quasi von zu Hause auf dem PC, liest das, weiß auch, hat man alle einschlägige Literatur gefunden. Das geht einfacher, als wenn ich eine Bibliothek in den Katalogen herumsuche. Und dann kann ich es mir sogar kopieren in Teilen und kriege gleich den. Aber das ist ja eigentlich das schlagkräftigste Teil, wo Sie sagen, wir modernisieren, wir Studenten. Sie sind noch Studenten. Abgeschlossen. Absolvent. Also nicht mehr so lange, nicht so lange her. Noch mit halbem Fuß immer gern. Dass Sie sagen, wir haben da einen Beitrag für wissenschaftliches Arbeiten, was da beschleunigt und verbessert. Also, uns war wichtig aus den Gesprächen mit den Verlagen, von der Perspektive und aus den Gesprächen mit den Endkunden, also sprich erst bei den Studenten und den Professionals, ist dieses Geschäftsmodell wirklich entstanden. Und das hat natürlich eine enorme Kraft gebraucht und Motivation, die wir beide, ich und Felix, aufgebracht haben und so ist das Geschäft mit der wirklich dann gewachsen. Jetzt haben Sie einen interessanten Aspekt, den ich auch immer allen meinen Leuten empfehle, dieses Experimental Startup, nenne ich es mal. Also Sie haben erst eine Phase reingeschaltet, wo Sie Leuten ein Guthaben geben, schenken und dann dürfen die damit arbeiten und im Gegenzug sollen die sagen, was funktioniert noch nicht so gut. Und das ist jetzt so einigermaßen abgeschlossen. Was ist denn das Ergebnis bei den Studenten? Was sagen die denn? Also wir haben es jetzt so gemacht, also es war jetzt ab Oktober letzten Jahres war es halt mit Spiegel getestet. Da konnte man auch noch nicht alles ausprobieren. Man konnte zum Beispiel Seiten jetzt noch nicht richtig drucken. Aber man konnte viele andere Funktionen ausprobieren, die ganzen Notizfunktionen und so. Und war sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben von maximal 8000 Studenten, die sich da anmelden konnten, an den Hochschulen haben sich über 1000 Studenten registriert, 1300. Also war sehr gut. Zwei Hochschulen hatten das angeboten. Das war nur in Berlin und St. Gallen möglich, sich da anzumelden. Ja. Und jetzt fangen wir gerade damit an, dass wir sagen, jetzt kostet es richtig Geld. Also jetzt wird auch die Preisbereitschaft getestet. Dementsprechend haben wir die ganze Plattform jetzt aufpoliert, dass es alles ein bisschen schicker aussieht und seriöser ist und so und mehr Content draufgepackt. Und geht schon los? Und das geht jetzt gerade los, genau. Also die ersten Umsätze kommen jetzt und das müssen wir dann hoch multiplizieren, ob das halt großes Business ist. In diesen zwei Universitäten oder generell? Es sind ja nur die beiden Universitäten jetzt drin, genau. Also und die anderen? Es bleibt noch weiterhin geschlossen. Also wir bleiben bis Juni noch geschlossen, dass es noch nicht nur noch die Leute, die jetzt angemeldet sind, können nur Freundschaftseinladungen schicken an andere Personen, aber es ist noch nicht so der große, es kann sich jetzt nicht von heute auf die ganze Welt verbreiten. Also es können sich eigentlich. Warum eigentlich nicht? Was spricht der? Weil wir noch dieses kleine Testszenario erstmal halten wollen. Also eine zweite Phase des Experiments. Auf dieser Baueffekt soll erstmal wirklich rüberkommen. Eigentlich eine zweite Stufe und dann kommt erst die dritte Stufe. Ja. Es revolutioniert die Bibliotheken. Eigentlich kann man sagen, in Zukunft braucht man keine Bibliotheken mehr. Das wird den Staat freuen. Ein paar Leute nicht so sehr, die an Bibliotheken hängen. Ja. Wie ist die Zukunft? Man hockt allein zu Hause oder im Café mit seinem Laptop und forscht da. Ja, aber vielleicht wird die Bibliothek dann auch als Rechercheraum und als Ruheraum mehr genutzt, um sich mit seinen Leuten zu treffen, als Meeting Point. Man legt die Bücher und legt eine Matratze drauf und hat so ein... Und dann schläft man erstmal aus, genau. Dann schläft man erstmal aus. Schlaf ist am. So genau. Ein Stein, also, ein Mörtel, ein Bier. Irgend sowas. Das wird sich zeigen, inwieweit die Verlage und der Buchhandel und auch die Bibliotheken ihre Rolle in Zukunft finden werden. Und die werden sie sicherlich finden. Und also letztlich ist es ja auch eine Frage von Geld. Der Staat muss diese Bibliotheken finanzieren. Das müsste doch eigentlich ein Hebel sein, den Politikern zu sagen, wir haben ein Feld, wo ihr richtig gut einsparen könnt, obwohl ihr die Qualität eures Services deutlich verbessert. Jeder hat Zugriff, rasch, ohne viel Bürokratie und ihm wird das wissenschaftliche Arbeiten erleichtert. Das wären doch eigentlich die Kontakte. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen Sichtachsen reinzubringen. Eigentlich müssten doch die Politiker oder der Finanzminister müsste doch der ideale Partner sein. Wir suchen natürlich nach, ich sage jetzt mal die potenziellen Partnern, aber schon Partner, die zu uns passen, die das Projekt vorantreiben wollen. Und da ist es natürlich eine schöne Sache, wenn Sie da uns Kontakte herstellen könnten oder jemand vielleicht aus dem Publikum die ganze Sache bekräftigen könnten. Ja, also, aber ich meine, der Finanzminister hat selber schon das Interesse. Der hat jetzt riesige Schulden neuerdings, also noch höher als vorher schon. Das wird ein Thema werden. Also ich glaube, das ist ein überzeugendes Argument. Ja. Von denen her, die diese Apparate finanzieren. Von den Studenten her leuchtet mir auch ein. Mir leuchtet es am meisten ein von den Wissenschaftlern. Ich weiß ja nie, ob ich wirklich die gesamte Literatur gefunden habe. Und wenn ich sie nicht gefunden habe und ein anderer sagt mir, du hast eine wichtige Veröffentlichung übersehen, das ist peinlich. Das kann eine Karriere vernichten. Wenn ich eine Dissertation mache, habe eine wichtige School of Thought sozusagen da nicht berücksichtigt, das hat mich durchgefallen. Richtig, auch die Aktualität des Bestandes ist natürlich diese Grundvoraussetzung, die dran gezogen wird. Und normalerweise spielt sich das halt so ein, man ist mehr oder weniger im eigenen Sprachraum und was dann in den USA passiert oder in China oder so, nimmt man nicht zur Kenntnis. Die Doktorväter nehmen es auch nicht zur Kenntnis und dann passt das so irgendwie zusammen. In den USA übrigens auch. Die nehmen auch nur die englische Literatur zur Kenntnis und die anderen nicht. Also sind auch nicht besser, nur haben sie den größeren Bereich, weil sie mit der englischen Sprache verbreiteter sind. Aber im Grunde genommen wäre das eigentlich eine Chance, global zu sagen, jetzt, das ist eine Datenbank und da ist alles drin und sprachlich muss man gucken, wie man mit den verschiedenen Sprachen so recht. Also wir sind jetzt schon mit einigen Verlagen so aufgestellt, dass wir auch englischsprachigen Content mit aufgenommen haben und wir haben den Stand jetzt schon verzehnfacht. Vom Prototyp-Status, Alpha-Phase, jetzt geschlossene Phase, sind schon Fundament da an wissenschaftlicher Literatur, das sehr gut durchsuchbar sein wird und nutzbar. Und wer nur auf Dänisch oder Holländisch veröffentlicht, der schaltet aus. Und ja, wenn das nicht in einem englischen Journal tut, und irgendwann schalten wir Deutschen bei dieser Geschichte dann auch aus, wenn wir es nicht auf Englisch veröffentlichen. Wahrscheinlich. Ich glaube, dass das so kommt. Deswegen denke ich, müssen Sie es wirklich auf Englisch veröffentlichen. Wie sieht das denn, also interessiert auch immer die Ökonomie, kann man von diesen 5 Cent ja nicht nur an Sie gehen, die gehen ja in erster Linie erstmal an den Verlag. Darf man das wissen? Oder ich darf man, ist das ein Betriebsgeheimnis? Also erhältst du die Waage zwischen PPC und Verlag, diese Geschichte aufzuteilen? Ja, schon so pegelt sich das ein, ja. Genau. Und davon kann man leben? Ist das man kann davon leben, wenn die Nutzer, wie wir heute zahlreich hier sitzen, das Modell tragbar machen und fleißig Geld aufladen. Die reichen aber nicht aus. Nee, aber ich würde am Ende gerne eine Liste rumgeben lassen und da kann man sich ein. Von 0 auf 1 macht das Kleinvieh auch Mist. Ich sage mal, von 0 auf 1 mal so ein bisschen. Aber was man auch nicht vergessen darf, es wird natürlich auch immer noch viel auf Papier gelesen. Also gerade wenn ich jetzt ein ganzes Lehrbuch habe, wo ich irgendwie von A bis Z durchlesen muss, werde ich wahrscheinlich lieber ein Buch haben wollen. Und da haben wir dann immer auch Links jetzt irgendwie, dass man es bei Amazon oder so bestellen kann, worüber man wieder. Und da ist noch eine Einnahmequelle. Das ist auch nochmal eine Einnahmequelle. Und das ist natürlich auch nochmal ein Argument für die Verlage, wir verkaufen über unsere Plattform eure Bücher. Ja. Also mit HP sind wir jetzt aufgestellt, die sponsern die ganze, also die sind Sponsor geworden von PPC in der Anfangsphase. Und wir wollen verlagsunabhängig bleiben, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und diese Print-on-Demand-Geschichte ist natürlich auch ein interessanter Markt, an dem PPC mit ran möchte. Ja. Was ich nicht so ganz, sage ich mal, aus der Sicht von eines Autors, oder wenn ich mit da reindenke, de facto bei diesen heutigen Verträgen kriege ich ja ein 20stel ungefähr des Nettoverkaufspreises. Also wenn man das alles so zusammenrechnet, wenn das Buch 20 Euro kostet, kriegt der Autor ungefähr 1 Euro. Es sei denn, er ist ein Bestseller-Autor, dann kann er ein bisschen besser fahren. Aber im Grunde genommen, netto kriegt er ungefähr 1 Euro, das ist noch vor Steuern, dann muss er das auch noch versteuern. Eigentlich sind die Autoren in dem ganzen System die blödesten oder die sind am schlechtesten dran, obwohl sie die Produzenten sind. Das ist nicht neu, das ist ja bei Landwirtschaft, das ist bei anderen Sachen auch. Die Produktion kostet am wenigsten, was es teuer macht, ist das Marketing. Und das sind diese Verlage und andere. Der Einzelhändler, Buchhändler kriegt so ungefähr 30-40%, der Großhändler kriegt nochmal so 15%, der Autor kriegt praktisch 5%. Verrücktes System. Könnte es nicht sein, dass die Autoren zu Ihnen kommen und sagen, also das haben wir jetzt eigentlich die Nase voll, wir wollen nicht, dass ein Buch 20 Euro kostet, sondern lieber nur noch 10, aber von den 10 wollen wir 2 Euro und nicht 1, da haben wir einen doppelten Effekt, unsere Bücher sind halb so teuer, wir kriegen doppelt so viel, das macht was. Kann man umsetzen, wenn man selber druckt, also heute verlangt ja ein Verlag auch, dass man eine Diskette völlig fertig einreicht und Lektor ist meistens auch nicht mehr, ist gespart, da läuft dann noch so ein Sprachprogramm dadurch, Fehlerprogramm, deswegen sind immer diese Sinnfehler bleiben drin, die anderen gehen raus. Und dann, so, das kann man eigentlich auch selber machen, da braucht man den Verlag nicht mehr, man braucht eigentlich den ganzen Zwischenhandel nicht mehr, sondern man stellt sein Buch ins Netz, ist sehr viel preiswerter, im Netz nochmal sehr viel preiswerter. Und eigentlich müsste das doch auch ein Geschäftsmodell für Sie sein. Letztlich sind doch die Produzenten die Autoren und nicht die Verlage oder die Zwischenhändler. Das ist vollkommen richtig, also, da stimme ich Ihnen zu. Gerade bei wissenschaftlicher Literatur ist ja so, dass meistens sowieso gar nicht das Erlös für den Autor das Relevanteste ist, sondern meistens eigentlich die Reputation. Bekanntheit und bekannt zu werden, und das Ding irgendwo reinzustellen, wo es auch gefunden wird. Da ist es jetzt so bei den Verlagen, dass die natürlich noch irgendwo einen Vorteil haben, irgendwo bekannt sind, eine Marke vor allem sind. Also wer einen gewissen Verlag veröffentlicht, dann meistens aus welchem, ja, dass er halt sagt, ich bin ja bei dem Verlag und so. Ne? Das ist eigentlich mehr so der Grund, oder in einem Fachjournal, das hat mehr zählt, wer ist der Herausgeber und die Reputation dahinter, also der Umsatz. Filterfunktion. Die Filterfunktion, genau. Und jetzt überlegen wir mal, ob Sie nicht die Filterfunktion wahrnehmen können. Oder vielleicht die Universitäten über die Open Access Repositorien. Ja, also überlegen wir mal laut, was ist ein Verlag muss heutzutage sparen? Ich habe schon gesagt, kaum noch Lektorat, in der Regel nicht mehr, sondern solche Fehlerprogramme. Und Sie könnten ja auch sagen, wir setzen im Internet 10 namhafte Wissenschaftler oder noch besser Open Access oder Web 2.0, dass wir sagen, alle sind herzlich eingeladen, die das lesen wollen. Und die geben ihr Urteil ab, Weisheit der vielen. Mhm. Also die ganzen Sachen funktionieren ja heute schon zum Teil so. Die Amazon-Bewertungen oder Wikipedia oder so. Jeder, der will, ist aufgefordert zu sagen, falsch ist nicht. Mhm. Kritisieren muss geändert werden. Also Wikipedia im Großen und Ganzen funktioniert das, hat man den Eindruck. Mhm. Es gibt ja ein paar Leute, die haben das untersucht, die sagt, in dieser Encyclopedia Britannica oder Brockhaus sind auch nicht weniger Fehler drin. Das sind auch Fehler drin oder einer hat halt seine Schule und setzt die dann durch und seine Denkrichtung. Und so viel schlechter ist das nicht, vielleicht ist es sogar besser. Und dieses Weisheit der Viele, dieses Buch hat ja was für sich, diese Theorie. Also könnte man ja sagen, wir machen, wir Paper Sie, machen das ganze Literaturwesen deutlich preiswerter, für jedermann zugänglich und machen Bücher preiswerter. Und zwar radikal. Nicht nur von 20 auf 10 Euro, vielleicht sogar auf 5 Euro. Richtig. Da trauen sie sich noch nicht so richtig ran, hatte ich das Gefühl. Weil wir auch rangegangen sind, den Verlagen einen Mehrwert zu bieten und auch den Endkunden. Und das war eben unser Erfolgsrezept. Und da, denke ich mal, stehen wir zu unserem Board, was wir den Verlagen gebracht haben. Und darum stehen wir als offene Plattform zur Verfügung. Ja. Und, ja. Und die Verlage werden natürlich ihre Nische oder ihre neue Verkaufsargumentation oder ihr Feld, ihr Businessfeld neu definieren oder finden. Springer macht das schon irgendwo, die kaufen Open Access Plattformen auf. Haben wir angefangen mit BioMed Central und dadurch ist die Positionierung von Paper C zwischen Verlagswesen auf der einen Seite und der Open Access Geschichte eine interessante Positionierung, die sich ergeben wird. Ja. In der nächsten Zeit. Gut, bleiben wir mal so aktuell. Im Moment brauchen Sie Kunden, das sind vor allem Studenten oder auch Normalmenschen, die was lesen. Genau, Wissenschaftler halt oder ja. Etwas guter Gestellte. Ja, ja. Und wie kommen wir jetzt an die ran? Erstmal noch der Test mit den zwei Universitäten. Richtig. Und dann öffnen für alle Universitäten? Dann wird es offen sein, dann wird man schauen, inwieweit die einzelnen Fachbereiche oder privatisierte Studiengänge zum Vorteilspreis, sage ich jetzt mal, 200 Studenten den Startguthaben haben, ermöglichen, um das auszuprobieren, um das zu testen. Weil meistens ist es ja die Bibliotheksleitung oder die Universität, die enorme Summen für B2B-Geschäftsmodelle von Verlagen aufbringen muss. Und da ist es natürlich interessant, dass Paper C auch eine Rolle mitspielen kann. Ja. Es geht ja immer so das hässliche Wort, Universität ist wunderbar, wenn es die Studenten nicht gäbe. Mhm. Und das gilt wahrscheinlich für alle Bürokratien und für so Bibliotheken als Bürokratie auch. Ja. An sich haben sie ja da eine ganz gute Voraussetzung. Sie machen einen Service zugänglicher, als es bisher ist. Gibt es eigentlich Reaktionen von Bibliotheken? Die haben wahrscheinlich noch gar nicht gemerkt, was auf sie zukommt. Also die Bibliotheken der Uni St. Gallen? Und der FAW Berlin haben uns recht gut betreut. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, dass ich dort damals gearbeitet habe. Also am Projekt beteiligte Bibliotheken oder anwesende Bibliothekare natürlich ausgenommen. Na, wir sind ja mit der Strategie auch an der USP zu sagen, was sind wirklich die meist nachgefragten Wirtschaftsbücher. Ja. So haben wir den Prototypen aufgebaut im Oktober 08 und gesagt, was sind die 130 Wirtschaftsbücher. Erstmal, die gelesen werden, sind mit dieser Liste an einige Verlage ran, Wirtschaftsverlage, und haben nachgefragt, inwieweit das mal aussieht, so einen Testlauf zu kriegen. Ja. Und siehe da, wir hatten wirklich von, sage ich jetzt mal, in der Testphase Oktober bis März, jetzt sind wir ja in dieser geschlossenen Beta, richtig, mit richtigem Geld, war es eben so, mit Startgeld, Startguthaben wurde das Ganze getestet, wurde fleißig gekauft, wurde bearbeitet und am Tag waren wirklich 80 bis 90 Studenten online bei 130 Büchern und das ist nämlich schon eine sehr gute Quote, die zeigt, dass das Geschäftsmodell von Paper C tragbar ist. Jetzt, Sie sagen, Sie gucken nicht, dass Sie alle Bücher kriegen, sondern Sie gucken quasi nach Bestsellerlisten, kann man sagen, was wird am meisten gelesen, was sind die akzeptiertesten Lehrbücher und versuchen sich da ein Stück zu beschränken. Wir müssen ja erstmal anfangen. Wir konnten ja nicht gleich die Verlage fragen, gibt uns alle euren Content für so eine Testphase. Deswegen haben wir halt gesagt, das hier die 10 Bücher, das waren aber die am meisten gelesen sind. Ja. Damit hat man so ein bisschen Flow, dass die Studenten wirklich dranbleiben und das auch benötigen. Und ich habe jetzt von meinem Diplomvater auch eine Anfrage gekriegt, ich brauche noch das Buch von Gabler für meine Studis, das ist vergriffen, inwieweit kann ich das unterrichtsbegleitend einbetten und das haben wir jetzt durch Springer und Gabler auch bekommen. Also jetzt in der Frage von Marktdurchdringung sagen Sie, erstes ist Studenten, zweites ist normales Volk. Ja, die Professionals, diese Unternehmensberater, Coaches, Rechtsanwälte, das was. Und die sind im Moment auf Ökonomie spezialisiert. Derzeit noch. und soll nicht so bleiben, sondern wird erweitert. Aber wir wollten erstmal unser Geschäftsmodell tragbar machen an dieser Zielgruppe der Studenten, weil wir selber dieses Studentenempfinden haben, wie gearbeitet wird, um sich dann rauszubewegen und dann mit dieser Erfahrung zu wachsen. Aber im Grunde genommen haben sie ein Riesenfeld offen. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Nicht alle Fachbereiche rein. Ja. Da wird man das auch finden, weil wenn man einfach irgendwas nachschlagen will bei Google und so Metadaten werden jetzt erstmal indiziert, das heißt, dann wird man auch irgendwie auf Paper C stoßen. Was mich ein bisschen wundert ist, man kann das Buch ganz durchlesen, das fürchten ja die Verlage wie die Pest, dass man etwas ganz durchlesen kann, ohne es kaufen zu müssen. Richtig. Das ist richtig, aber die meisten Studenten wollen sich halt überzeugen vom Produkt. Wir haben es selber gesehen, Anciano, das ist so eine Plattform, die verkauft das PDF, einzelne Kapitel, teuer, ich kann nicht reinlesen und ich bin dann wirklich nicht motiviert oder ich kaufe es für, sage ich mal, 10 Seiten für 20 Euro, hab's ausgegeben, finde wirklich nicht den Content, den ich gesucht habe und dann war ich das letzte Mal bei so einer Plattform gewesen. Es gibt ja auch empirische Daten darüber und bei uns im Feld Entrepreneurship ist es der Kai Kawasaki und der Seth Godin, die ihre Bücher ins Netz gestellt haben und trotzdem, sagen sie, sehr viel mehr Hardcovers verkauft haben, also Print, als sie sonst verkaufen würden. Das ist so ein bisschen nicht so richtig vergleichbar, aber nehmen wir mal die Aussage, die ja von anderen geteilt wird, dass es ein Vorteil ist, wenn man es online lesen kann und wenn man es dann will oder wenn man was drin findet, will man es auch in seinem Schrank haben und vielen macht es auch Schwierigkeiten, online so ein Ding durchzulesen. Das ist immer noch so, doch wissen wir alle, nicht so ganz gemütlich und auch für die Augen nicht so toll. Bei Ihnen liest man es aber dann irgendwann nur noch online und Sie hoffen, es wird kopiert. Und Sie verdienen aber ein bisschen daran, wenn es konventionell geht, dass jemand das Buch kauft, wenn er es dann auf Ihrer Seite findet. Auch. Es ist ja oft nur ein Ausschnitt gegeben, aber eigentlich die Augen werden eh nach 5 oder 10 Seiten müde, das hat man ja gar nicht Lust, jetzt viel mehr zu lesen. Das heißt, der Ausschnitt ist ja natürlich sowieso schon da. Ich lese ja gar nicht 300 oder 400 Seiten hintereinander weg am Computer. Aber was jetzt kommt, ist dieses Jahr natürlich diese ganzen E-Book-Lesegeräte mit einem besseren Display-Technologie, die angenehmer zum Lesen sind. Und dann funktioniert das Paper-C-Geschäftsmodell so, dass ich halt die Seiten, die mich interessieren, kaufe, runterlade und sie ziehen mir auf meinen Reader. Das heißt, ich habe dann bezahlt, um sie dann bequem, dann bleibt es trotzdem papierlos, habe es aber komfortabler und habe auch dafür bezahlt. Das kostet auch 5 Cent. Und personalisiert. Pro Seite, Mit meinen eigenen Notizen drin. Ich habe sie dann als PDF personalisiert, offline zur Verfügung und kann es auf mein mobiles Endgerät und da sind wir jetzt auch gerade mit Anbietern in Kontakt, was man da machen kann. So ein bisschen zu Ihrer Gruppe selber. Sie sind wie viele Leute? Also wir selber sind 3 Leute. Ne? Ein Programmierer, Felix und ich. Und genau, das war die Stufe. Wir wurden durch dieses Exist-Stipendium, Gründerstipendium mit dieser Idee ausgezeichnet. Und dann haben wir es als Fulltime-Job angesehen. Also wir haben eigentlich schon während der Diplomarbeit bis Mitternacht nicht mehr von der Idee gelassen, weil es uns so überzeugt hat. Aber die Diplomarbeit hat es trotzdem mit sehr guten Ergebnissen angegeben. Schön. Ja, und jetzt sind Sie dabei, ich bin ja auch ein bisschen dabei, das jetzt so bekannt zu machen und ein bisschen ins Spiel zu bringen. Gibt es noch was von Ihrer Seite, was wir vergessen haben bei unseren Beschreibungen? Es wurde vieles gesagt. Felix, wie stehst du dazu? Nein. Was muss man denn vielleicht als letztes machen? Man kommt auf Ihre Seite, die heißt irgendwas mit Paper-C. Also genau, www.paperc.de. Viele, die uns das erste Mal gehört haben, sagen Paper-C, also Pay-Per-View. Jetzt machen wir es mal auf Englisch, auf Deutsch-Englisch, Paper-C. Aber es wird geschrieben wie das elektronische, also das Papier und ein CWC sind dran, wie diesen Copy. Ja. Und dann muss man sich wahrscheinlich registrieren und dann findet man was man versteht, wo man auch dann... Genau, innerhalb von 2 Klicks, haben wir jetzt eine Volltextsuche, innerhalb von 2 Klicks ist man wirklich im Leseplayer auf der Seite, in dem man das Suchwort wirklich findet, das wird gehighlightet. Also, und dann sucht man das, was man haben will. Genau, und dann kann man von vorne bis hinten durchblättern, man kann innerhalb des Dokumentes auch kostenfrei diesen Begriff jetzt USP Strategy, Unique Selling Proposition oder so eingeben und dann kann man innerhalb des Dokumentes oder innerhalb des ganzen Bestandes oder innerhalb einer Kategorie nach den Büchern suchen. Später kommt die Art verwandten Gruppen dazu, wie Amazon es auch macht, wo man sagt, man sucht jetzt in VWL in diesem Unterbereich und damit erleichtert man das. Wir wollen auch mit den Suchverhalten mitlernen. Und also auch der Suchen ist schon ein Vorteil gegenüber der klassischen Suche. Auf alle Fälle. Ich brauchte früher in der Bibliothek Bibliothek erstmal eine Einführung in die Datenbank der Bibliothek. Und eine Bibliothek hat auch nicht alles. Da muss man angucken, was will ich überhaupt. Es ist nicht einfach. Oder hat die Viso-Datenbank, hat die Back-Online-Datenbank, hat die Springer-Datenbank, hat alles. Ich muss mir irgendwo alles zusammensuchen und die Hemmschwelle ist einfach viel zu hoch und das hat uns gestört. Also mir innerlich und Felix auch. Und darum haben wir gesagt, wir packen es jetzt einfach an. Also irgendwo sind Sie die Speerspitze einer neuen Art zu lesen, Texte zu finden und auch Texte zu bearbeiten. Also wir leben dafür, es macht Spaß und ja, wir können nicht mehr von der Idee irgendwo lassen, das ist das Schöne, das ist dieses Gründungskriterium, das man auch nach, ja, das ist ein gutes Zeichen, das macht den Man kann selten loslassen und es ist auch schwer, die Freundin versucht oder der Saunagang, aber man kommt einfach nicht runter und das ist schwer, so privat jetzt da zu sprechen. Schön, ja. Erstmal wir danken Ihnen. Ganz herzlichen Dank. Danke. Ja, jetzt sind Sie dran. Ist doch ganz spannend, ja? Ich habe eine Frage, ob es mit der Konkurrenz gibt. Es gibt doch auch andere Internetplattformen, die sowas anbieten, wie zum Beispiel Freshit.org oder E-Library und so weiter. Ist es dann nicht wie bei Facebook und Schülerportal oder Studienportal, wo es dann nicht nachgemacht, aber für vielleicht nur Deutschland ist oder sowas in der Art? Ja, also bei Question mussten wir auch einen Monatsbeitrag zahlen. Ne? Und außerdem sind die natürlich. Wie du schon sagst, der Vergleich passt natürlich ein bisschen, weil die sind erstmal nur auf dem englischsprachigen Markt und der hat eigentlich keinen deutschen Content. Das heißt, wir sind auf jeden Fall hier in Deutschland erstmal in dem Sinne einzigartig. Aber wir müssen uns langfristig natürlich auch vom englischsprachigen Content nochmal absetzen. Aber da haben wir jetzt schon große Content-Partner, die Springer, die jetzt bei Christian nicht mitmachen und die der weltweit der zweitgrößte Wissenschaftsverlag ist. Und da haben wir jetzt schon einen kleinen Vorteil. Genau. Es gibt ein Gebiet außerhalb der Wissenschaft, wo auch sehr viel passiert wird, zum Beispiel Musik. Ja, okay, schön. Haben Sie schon mal dran gedacht, das ist, hier gibt es nur wenige Verlage, da wird sehr, sehr viel probiert. Also wenn Sie da Kontakt herstellen könnten, wären wir jederzeit. Also es ist natürlich auch eine schöne Sache, ja, das mit aufzunehmen. Ja, also Musikstudenten. Google hat ja jetzt vorgehabt, auch die ganzen Bücher so alles zu digitalisieren. Google Bücher auch. Machen sie auch. Also. Die Konkurrenz, also wie sieht denn das dann aus, also zukünftig? Also Google Buchsuche hat es ja so gemacht, die haben die Verlage irgendwo, die Deutschen zumindest, weil ich für die Verlagsakquise hauptsächlich zuständig bin bei PPC,